Nein. Vielen Dank für die Einladung. Und schön, dass das auch in dem Rahmen des Streiks stattfindet und möglich ist, über Staat nachzudenken. Also ich bin ja eingeladen, dann werden Sie ein bisschen Geduld haben, ja, mit mir. Das ist ja ein kompliziertes Thema, zu kritisch-materialistischer Staatskritik zu sprechen. Dann fange ich so an. Materialistische Staatskritik hat nicht die Vorstellung, ist kein Anarchismus, hat also nicht die Vorstellung, so darüber nachzudenken, wie das vor vielen Jahren in Frankfurt mal an der Universität am Juridikum zu lesen war, Smash the State. Ja? Also es geht nicht irgendwie um die Zerschlagung des Staates, sondern es geht um eine Frage, die Kritik zielt darauf, dass die Notwendigkeit von staatlicher Herrschaft zu überwinden. Ja? Das ist aber etwas, was man sich gut überlegen muss, was das bedeutet. Den Staat gibt es seit 300, 400 Jahren und man kann nicht einfach beschließen, so ab jetzt kein Staat mehr. Das kann man vielleicht in der anarchistischen Tradition denken, wo man glaubt, dass man einfach sich durch moralischen Entschluss und Freundlichkeit zwischen den Menschen darüber verständigt. Aber der Staat ist ein kompliziertes Wesen, wie Hobbes das sagt, ein sterblicher Gott, eine von Menschen gemachte Maschine, ein künstlicher Mensch und ein Ungeheuer. Und dieses Ungeheuer erwächst daraus, dass wir das in unserem Alltag erzeugen. Und dafür gibt es viele Gründe. Foucault hat das bei einer Gelegenheit eines Aufsatzes so formuliert. Im Prinzip ist es nicht wünschenswert, dass wir Menschen in Gefängnissen haben, in Psychiatrien einweisen, ja, in Lager einsperren, mit staatlicher Gewalt also terrorisieren und drangsalieren. Aber wenn man sagt, wir schließen die Gefängnisse, wir schließen die Psychiatrien, das sind ja alles staatliche oder weitgehend staatliche Einrichtungen, ja, wir beenden die Rechtsprechung, also die Justiz, ja, die ja in vielen Fällen wirklich Form von Gewalt auch ausübt. Das können wir beschließen, aber dann besteht die Gefahr, dass das, was da beschlossen ist, sich hinter dem Rücken wieder einstellt. Also muss man genau verstehen, welche Art von Notwendigkeit liegt auch der Form des Staates zugrunde, warum bildet sich überhaupt so etwas wie politische und staatliche Herrschaft? Wenn man daran geht, verstehen zu wollen, warum entsteht das, wenn man daran geht, wie kann man es überwinden? Welche Form von Freiheit ist möglich, dass man überhaupt nicht unter den Bedingungen von politischer Herrschaft und politischer Rationalität handeln muss? Also wie kann man, das ist das Problem von Foucault, wie kann man politische Rationalität überwinden? Nicht eine Institution, nicht einen Apparat, sondern überhaupt die Notwendigkeit dafür, dass sich sowas wie Staat herausbildet. Das ist die Frage. Und diese Frage beschäftigt im Prinzip, wenn man so will, die Linke auf jeden Fall seit Marx. Ja, also ich würde sagen im Wesentlichen seit Marx. Und Marx hat dieses Problem aufgeworfen in der Judenfrage. Ja, also zum ersten Mal in dieser Auseinandersetzung mit Hegel und den Junghegelianern. Ich werde darauf dann gleich noch eingehen. Ich will zunächst mal so ein bisschen grundlegend, warum muss man überhaupt in dieser Weise über den Staat nachdenken? Also das Thema staatlicher Herrschaft, das ist sowieso zunächst mal die Gewalterfahrung. Und die Gewalterfahrung, die in einer besonderen Weise sich auch umsetzt, dass nämlich die Gewalt nicht so erfahren wird, dass wir sagen können, diese Gewalt erleben wir in der Form, dass es sich gegen uns als Individuum richtet. Die Gewalt kommt in einer ganz eigenartigen Weise, also anonym, versachlicht, entpersonalisiert. Ja, ein kleiner Ordnungsbescheid an der Auto, am Auto. Ja, eine Strafanzeige, ein Rechtsvergehen. Ja, oder eine Vorladung. Ich weiß nicht, wenn ihr oder sie arbeitslos wart. Ja, dann sind es ganz anonyme, abstrakte Vorgänge. Also als Sozialhilfeempfänger oder Hartz-IV-Empfänger, man geht zum Amt und man hat mit einer Person zu tun und die wird im Zweifelsfall sagen, ich finde diese Regelung auch scheiße. Aber ich mache hier nur meinen Dienst. Sie müssen mich hier gar nicht so anmachen. Ja? Das heißt, man hat sozusagen mit einer Herrschaft zu tun, wo viele Theoretiker sagen, man sollte eigentlich den Begriff der Herrschaft weglassen. Weil es ist eben nicht Herrschaft im Sinne eines Herrn, der einen Befehl gibt. Ja, niemand kommt mit der Pistole oder dem Schwert oder dem Messer in der Hand und sagt, du musst jetzt das und das machen. Sondern das ist ein anonymisierter Vorgang. Der Herrschaftsstab, wie das Max Weber sagt, das ist ein nach abstrakten, formellen Regeln sich vollziehender Vorgang. Und man wird sozusagen ja, bestraft, verhaftet, verregelt nach Gesichtspunkten, die allgemein gelten. Und das kann man schon in der Schule, das lernen wir im Prinzip in der Schule. Ja, du hast keine Sonderrechte, sondern füg dich ein in das, was für alle anderen auch gilt. Also die Logik des Präzedenzfalls nach der Allgemeinheit des Gesetzes. Alle sind gleich unter diesen Bedingungen. Und das ist das Interessante, dass die moderne Herrschaft sich ausübt in der Form einer Gleichheit. Dass wir gar nicht in dem Sinne eine Herrschaft erleben, in dem Sinne, dass besondere Gruppeninteressen, Herrschaft sich sozusagen umsetzt in sichtbarer Form, sondern es immer in der Gestalt von allgemein gesetzten Regeln geschieht, eben Gesetzen, ja, und wenn wir damit konfrontiert sind. Also hat man, das ist aber selber erklärungsbedürftig, wenn man jetzt sich die Frage stellt, wieso kommt es eigentlich, und das ist die Frage der materialistischen Staatstheorie und Staatskritik, wieso setzt sich Herrschaft eigentlich als allgemeine? Ja? Wie kann das sein, dass Herrschaft die Form von Staat annimmt und dass sie allgemein ist? Ja? Also für, wenn man das so will, könnte man sich fragen, und so wurde auch gefragt, von Leuten wie Pashukanis, und man kann diese Frage allgemeiner nehmen, woran erkennt man eigentlich den Staat? Ja? Was kann man sagen, was den Staat ausmacht? Also wir nehmen so ein Problem auf, was ich irgendwie von Niklas Luhmann so ein bisschen, weil ich finde, dass er das so ganz hübsch beschreibt, wenn man sich das klar macht, der Staat, wie begegnet der einem? Da trifft man jemanden auf der Straße und der hat eine lustige Uniform an. Aber wir wissen, dass das nicht Karneval ist. Ja? Das ist eine Person, die hat so ein kleines Gerät und verteilt Zettel am Auto. Ja? Dann denken wir, ja, dieser Zettel, ich kann den nehmen und kann den wegschmeißen, ich kann diese Person anmachen, was hat die an dem Auto zu suchen? Aber wir sind in der Lage, diese Bekleidung als eine Uniform zu identifizieren. Ja, das ist wie ein hoheitlicher Akt. Wir sehen das bei Anti-Atom-Protesten, ja, wenn ein junger Mann von 20 in einer grünen oder blauen Jacke eine alte Frau von 70, ja, mit dem Polizeiknüppel, mit einem Knüppel, bleiben wir mal noch neutraler, zusammenschlägt, widerspricht es jedem Ehrenkodex in unserer Gesellschaft. Sich ausdünnender Ehrenkodex, aber ja, also, ne, also sozusagen Frauen zu schlagen, es geschieht natürlich sowieso, aber eigentlich widerspricht es etwas dem Kodex. Und dann auch noch ein junger Mann gegen eine alte Frau, was ist das? Aber das ist möglich. Und dann identifizieren wir das so, dass wir da nicht hingehen und sagen, hallo mein lieber Mann, was machst du da? Sondern wir wissen, da vollzieht sich gerade ein hoheitlicher Akt. Wir identifizieren das, ja. Also, und das ist eigentlich der interessante Punkt, dass man merkt, der Staat ist nicht etwas, was man durch eine Kleidung, ja, durch eine Gewalthandlung, ja, durch ein bestimmtes Auftreten charakterisiert ist, sondern der Staat ist, wenn man so will, ein soziales Verhältnis. Dieses soziale Verhältnis lernen wir früh zu identifizieren. Ja, also verstehen Sie, der Punkt für mich ist, dass man lernen muss, dass dieses Verhältnis sich in einem Kleidungsstück symbolisiert, sodass wir erkennen können, aha, diese Kleidung signalisiert mir jetzt, dass es sich hier um Staat handelt. Das ist aber sehr kompliziert, weil die Uniformen immer vielfältiger und bunter werden. Ja, und dann muss man also sozusagen selber ein Gespür dafür entwickeln, das überhaupt identifizieren zu können. Wir gehen davon aus, aber das ist ja gar nicht selbstverständlich, dass wir, wenn Leute gewalttätig sind, das vielleicht schon Staat ist. Das liegt daran, dass wir in einer langen Tradition sind. Niemand von Ihnen sitzt vermutlich hier mit einer Pistole oder einem Messer rum. Das ist nicht selbstverständlich, doch einer. Das ist nicht selbstverständlich in der Universität. Über viele Jahrhunderte hatten Studenten das Recht, Waffen zu tragen. Ja, das war Teil ihres besonderen Bürgerschaftsrechts, Bürger der Universität zu sein. Aber wir haben das gelernt, ja, dass wir denken, vermuten, waffentragende Männer, vielleicht auch Frauen, das ist eher Staat. Und dann denken wir schon, dadurch ist der Staat auch definiert, aber so einfach ist das eben nicht. Diese Definition ist eine liberale Definition von Hobbes und Max Weber, die den Staat definieren durch drei Merkmale, nämlich das Monopol auf Gewalt, ein Instrument, die Ausübung von Gewalt durch ein Staatsvolk und durch ein Territorium. Ja, und dadurch wird der Staat bestimmt. Für eine materialistische Theorie fängt die Frage früher an, nämlich dieses Verhältnis zu bestimmen und dann von diesem Verhältnis her zu fragen und den Staat eben dann weiter zu bestimmen. Und jetzt muss man sich fragen, warum gibt es überhaupt Staat unter modernen bürgerlichen Verhältnissen? Nicht, weil er historisch vorgefunden wurde. Den Staat gab es historisch nicht. Historisch hat sich das, was wir als Staat verstehen, überhaupt erst im 16. und 17. Jahrhundert ausgebildet. Sozusagen zusammen mit der modernen bürgerlichen Klasse. Auch selbst das Wort oder der Begriff Staat, den gibt es erst seit dem 14. Jahrhundert. Das ist also eine ganz neue, junge Entwicklung, wenn man so will, dieses besondere Verhältnis von Menschen, sich als Staat zu verstehen, sich gesellschaftliche Verhältnisse als staatliche Verhältnisse zu organisieren. So wie wir im Prinzip fast äquivalent sprechen können von der deutschen Gesellschaft oder dem deutschen Staat. Ja, das ist genau genommen fast deckungsgleich und fällt uns dann auch relativ schwer, das zu unterscheiden. Also historisch ist der Staat nichts Vorgefundenes. Vorgefunden sind einzelne Elemente des Staates, ja, also zum Beispiel Steuern oder dann das sich entwickelndes Parlament, ja, also mit völlig anderer Gestalt und anderen Aufgaben als das, was wir heute haben. Auch bestimmte bewaffnete Formationen, ja, also das entwickelt sich auch dann allmählich und dann bildet sich irgendwann im 17. und 18. Jahrhundert heraus das Gebilde, also in einem langen, mühsamen Prozess, das Gebilde, was wir heute als Staat charakterisieren. Von der materialistischen Theorie geht es darum zu begreifen, was genau in den gesellschaftlichen Verhältnissen führt zu dem, was wir Staat nennen. Ja, und da gibt es eine Überlegung von Marx, die will ich ganz kurz andeuten und dann können wir das auch in der Diskussion vertiefen. Marx hat die Vorstellung, also eben in diesem ganz frühen Text, den er geschrieben hat, 1800, 44, 43, 44, also sehr jung, zur Judenfrage. Das ist eine Auseinandersetzung mit Bruno Bauer. Bruno Bauer vertritt in einer Schrift die These, dass damit Juden emanzipiert Bürger werden können im modernen bürgerlichen Staat, sie ihre Religion aufgeben müssten. Ja, also das Ansinnen, man kann sozusagen Bürger eines Rechtsstaats, eines modernen Staats nur sein, wenn man die Religion aufgibt. Und Marx zeigt, unter anderem mit Hinweis auf die Vereinigten Staaten, dass diese These von Bruno Bauer reiner Blödsinn ist. Dass gerade der moderne Staat sich auszeichnet dadurch, dass er die Freiheit der Gesinnung ermöglicht und sich Religiosität genau genommen sogar noch vervielfältigt. Ja? Wir haben also auf der einen Seite ein politisches Gemeinwesen und auf der anderen Seite eine bürgerliche Gesellschaft. Und in der bürgerlichen Gesellschaft sind wir dann sozusagen in hohem Maße frei in der Praxis der Religionsausübung und in vielen anderen. Also haben wir eine Unterscheidung dieses Typs. Ja, die bürgerliche Gesellschaft und der Staat, der über der Gesellschaft steht. Ja, und diese Überlegung, das versucht jetzt Marx weiter zu verfolgen, und das ist, knüpft ein bisschen an Hegel an, aber ist ganz kritisch gemeint, das ist ein großes Modell der materialistischen Staatskritik. Und ich werde dann auf den Punkt kommen, warum das für uns auch weiterhin noch wichtig ist. Für Marx ist entscheidend, dass hier in der bürgerlichen Gesellschaft einerseits alle Lebensverhältnisse unter feudalen Bedingungen, also in vorbürgerlichen Bedingungen, politische waren, politisierte Verhältnisse. Alles unterlag personaler Herrschaft, der direkten Form von Gewaltbeziehung, der Willkür. Und was die bürgerliche Gesellschaft erreicht, ist ein Monopol der politischen Verhältnisse, eine Monopolisierung all dieser Gewaltverhältnisse, all dieser Rechtsverhältnisse, dieser patrimonialen Verhältnisse im Verhältnis von Herren, Herrschaften und Untertanen und die Monopolisierung all dessen im Staat. Dadurch entsteht für ihn, also für Marx, die folgende Überlegung: Hier in diesem Bereich begegnen sich Individuen als private Egoisten, verfolgen ihre Privatzwecke, ja, auf der einen Seite. Auf dieser Ebene verfolgen sie das Allgemeininteresse. Der Staat verkörpert in der Form des Staates, verbinden wir uns zu einem Gemeinwesen. Wir handeln sozusagen in Begriffen der Allgemeinheit. Und das ist für ihn der entscheidende Punkt. Was historisch passiert, ist eine Form, was er nennt politische Emanzipation. Wir befreien unser Leben in der bürgerlichen Gesellschaft von allen Formen der Gewalt. Wir verfolgen hier unsere individuellen Interessen. Und das wird bezeichnet als der Bereich der Menschenrechte. Hier ist garantiert das Privateigentum, die Gleichheit und Freiheit des individuellen Handelns. Und das ist die Freiheit und Gleichheit der Warenbesitzer. Wir sind alle in dieser Form Gleiche, insofern wir auf dieser Ebene als Private, als gleiche Freie auf dem Warenmarkt handeln. Das machen Sie auch, die meisten von Ihnen, vermute ich, sind Studierende. Und was Sie gerade machen, hier an der Universität, ist, Sie qualifizieren Ihr Arbeitsvermögen so, dass es hinterher auf dem Arbeitsmarkt eine anbietbare Ware ist, von der Sie hoffen, dass diese Ware auch Ihre Käufer findet. Ja? Also haben wir die Vorstellung, und wie Sie Ihr Arbeitsvermögen formieren, dass es eine Ware ist, die Sie anbieten können, so wie ich auch, das ist etwas, von dem wir erwarten, dass wir das frei entscheiden können. Ja? Sie entscheiden sich frei, in welche Fachgebiete sie gehen, wie sie ihre Arbeitskraft, ihr Arbeitsvermögen formieren. Das wird ihnen zunächst mal der Idee nach, vieles in der Wirklichkeit ist natürlich anders, aber hat man die Vorstellung, dass man das in irgendeiner Weise selbst bestimmen kann. Hier verfolgen wir unseren individuellen Nutzen. Wir verfolgen diesen individuellen Nutzen aber so, dass wir im Prinzip in der Arbeitsteilung handeln. Ja? Denn damit Sie Ihre Arbeitskraft auf dem Markt überhaupt verkaufen können, muss es Nachfrage geben. Ihre und meine Arbeitskraft muss für irgendjemand anderen Nutzen haben. Das heißt, hier ist nach Marx das wirkliche Gemeinwesen. Aber dieses Gemeinwesen, dass wir zusammen kooperieren, ergibt sich für uns nicht. Es ist ein blinder Zusammenhang. Wir wissen nicht, ob unsere Arbeitskraft gebraucht wird. Wir handeln individuell und nach unserem Nutzen. Aber dort, genau auf dieser individuellen Ebene, muss es sich miteinander verschränken, dass so viele Menschen Lehrerinnen, so viele Menschen Bäckerinnen, so viele Menschen Taxifahrerinnen sind. Das heißt, das ist das wirkliche Gemeinwesen, so kooperieren wir. Aber wir stellen diesen Zusammenhang nicht her. Und was für Marx jetzt entscheidend ist, weil wir hier in der Konkurrenz sind, weil wir hier unseren individuellen Nutzen verfolgen, benötigen wir eine Instanz, die das Gemeinwesen als solche verkörpert. Das ist die Instanz, die außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft existiert, außerhalb der Konkurrenz der Individuen und die Allgemeinheit herstellt, die also sicherstellt, dass die Bürger als Staatsbürger, als Citoyen miteinander kooperieren, dass das individuelle Recht der Einzelnen, die Freiheit der Einzelnen mit der Freiheit der anderen zusammengeht. Auf dieser Ebene muss die Freiheit nicht wirklich miteinander vereinbar sein. Ja, wenn wir hier sind, sind wir in der Konkurrenz und wir vernichten auch einander. Ja, das ist Teil der Konkurrenz. Ja, wir haben, sagen wir, 10.000 Lehrer und Lehrerinnen, aber wir benötigen nur 8.000. Dann sind 2.000 umsonst ausgebildet. Die werden sozusagen mit ihrem Arbeitsvermögen vernichtet. Niemand von ihnen weiß das vorher. Sie waren beim Arbeitsamt und die Arbeitsämter haben eine Berufsprognosen, also Arbeitsmarktprognosen, und sagen ihnen, machen Sie das, es fehlen Lehrer, aber das sagen die allen. Und dann studieren alle auf Lehramt, dann beginnt der Schweinezyklus, ne? So sagen wir das in der Soziologie, der Schweinezyklus. Man bekommt empfohlen, geht rein in dieses Fach, da wird es Nachfrage geben in 5 Jahren. Alle machen das und da gibt es ein Überangebot. Niemand von ihnen weiß das im Einzelnen. Ja? Und das machen wir in unserer Gesellschaft immer so. 5 Millionen Deutsche fahren jeden Sommer nach Spanien in den Urlaub. Daraufhin buchen die Fluggesellschaften ihre Kontingente, die Hotels stellen entsprechende Hilfskräfte ein, das Essen wird gebucht und so weiter. Und dann fahren 500.000 aber in die Türkei. Dann wurden die Kontingente überbucht, dann wurden zu viel Lebensmittel eingekauft, zu viele Kellner organisiert und dann entsteht für Hotels Verlust. Also haben wir das Problem, diese Prozesse verlaufen blind, das wirkliche Gemeinwesen verläuft blind. Und hier gibt es das, was Marx nennt, das illusorische Gemeinwesen. Der Staat verkörpert unseren Zusammenhalt, verkörpert sozusagen, dass die Individuen hier in dieser Gesellschaft sich wechselseitig nicht totschlagen. Dass diejenigen, die keine Arbeit finden, dass die nicht verhungern, sondern eventuell mit Sozialhilfe über Wasser gehalten werden. Dass wenn Private keine Straßen bauen, keine Schienen legen, keine Wasserversorgung sicherstellen, dass der Staat von außen in diesen Prozess eingreift. Ja, so. Wir haben also hier eine Sphäre der Trennung. Die kennen Sie jeden Tag. Also, wie gesagt, ich habe vor ein paar Tagen in Zürich an der Uni vor Streikenden geredet und dann war vor mir der Rektor der Universität Zürich im Hörsaal, der Besetzer. Und dann sagte er ein typisches Argument, was genau nach diesem Muster verläuft, was Marx da kritisch diskutiert. Da sagt er, ja, ihr habt hier dieses Audimax, diesen Hörsaal besetzt. Ihr repräsentiert überhaupt nicht die Studierenden. Mit anderen Worten, er sagt, ihr seid partikulare Personen, die ihrem Interesse nachgehen. Und wenn die Studierenden, die den Hörsaal besetzt hätten, repräsentativ wären, also würden sie das Gemeinwesen verkörpern, dann wären sie Staat, dann würden sie die Allgemeinheit der Studierenden vertreten. Aber das sind sie nicht, weil ebenso sein Argument, ihr seid ja nicht gewählt, ihr macht das, ihr geht hier in den Saal, ihr besetzt den, das ist die blanke Willkür. Und ich, der Rektor, vertrete die Interessen des Gemeinwesens. Das haben wir alle, dieses Problem, dass wir ständig uns fragen müssen, in unserer Gesellschaft, ist das, was ich tue, nur mein Partikularinteresse? Mache ich das nur für mich, für meinen Nutzen? Oder mache ich das doch für die Allgemeinheit? Warum streikt ihr? Weil ihr denkt, ich mache das nur für mich? Ja, weil ich jetzt, das ist ganz toll, ja, hier, so. Oder hat man die Idee, das ist gut für die Veränderung des Studiums, der Universität, der Bildung und so weiter. Also hat man sozusagen die ganze Zeit, muss man für sich individuell, aber auch für die Gesellschaft diesen Konflikt austragen. Und was Marx jetzt also macht, ist zu sagen, der Staat verkörpert das Allgemeine, aber in illusorischer Form. Er sagt, er handelt im Namen des Allgemeinen, aber genau genommen tut er das nicht. Hier, da komme ich gleich drauf, wird im Namen des Allgemeinen ein Partikularinteresse vertreten. Und hier sind die Individuen völlig zerrissen und müssen die ganze Zeit abwägen, ist es individuell oder allgemein. So, was folgt für ihn daraus? Diese beiden Ebenen müssen zusammengeführt werden, weltgeschichtlich. Das Individuelle, das Einzelne, ja, also dass wir Einzelne sind, Individuen sind, die unser individuelles Interesse haben, das muss versöhnt werden mit dem Allgemeinen. Heute machen wir das im besten Falle in der Form der Demokratie. Dass wir das, was allgemein ist, sozusagen versuchen, in irgendeiner Weise durch Willensbildungsprozesse mit den Einzelinteressen zu versöhnen. Das gelingt aber natürlich ganz schlecht. Ja? Die Vorstellung von Marx besteht darin, dass eine Emanzipation, ein Emanzipationsprozess in Gang kommt, und das heißt eben Staatskritik oder Kritik der Politik, die es ermöglicht, diese Trennung von Einzelnen, dem realen Gemeinwesen, in dem wir aber alle gegeneinander konkurrieren, und dem illusorischen Gemeinwesen, dem Staat, dass wir das wieder zusammenführen. Das hat es historisch, weltgeschichtlich nie gegeben. Historisch war es so, dass im Prinzip das Kollektiv, nämlich das Herrschaft, ja, über die Einzelnen verfügt hat. Demokratie ist so gesehen ein weltgeschichtlicher Fortschritt, weil Individuen überhaupt als Individuen zur Geltung kommen. Ja, das hat es in dieser Form nie gegeben. Also sie sind dem Allgemeinen nicht einfach nur untergeordnet. Aber es kommt zu diesem Konflikt zwischen dem, was einzeln und allgemein ist. Und historisch geht es jetzt darum, das Allgemeine und das Einzelne zu versöhnen. Aus der Sicht von Marx, also das ist jetzt sozusagen bis dahin der eine Punkt, aus der Sicht von Marx ist jetzt entscheidend, dass diese Trennung, bürgerliche Gesellschaft, Staat, dass die Ergebnis des modernen Bürgertums ist. Das moderne Bürgertum will, dass wir alle Individuen als Gleiche und Freie sind, weil wir auf diese Weise auch es ermöglichen, Lohnarbeit zu haben, also die freien und gleichen Lohnarbeiter, die im Prinzip individuell ihre Arbeitskraft auf dem Markt anbieten und damit auch dieses lebendige Arbeitsvermögen von Kapitaleignern privat angeeignet werden kann. Also jetzt kann ich nicht so viel Marx, also ich hoffe, ihr alle habt mal einen Marx-Kurs gemacht oder Kapital gelesen, ja, so dass ihr diese, aber wenn das, das ist ja wirklich, wäre ja berechtigt, wenn das nicht der Fall ist, müsst ihr dann nachher fragen. Die Idee ist, dass diese Trennung sich ergibt aus der Tatsache der bürgerlichen Klassenbildung, der Bildung der bürgerlichen Klasse. Und der Staat, so die Formulierung von Marx, der Staat ist dann der Ausschuss, der geschäftsführende Ausschuss der bürgerlichen Klasse. Das hat einen einfachen Grund, wenn man sich das so klar macht. Das Bürgertum hat Besseres zu tun, als staatlich zu herrschen. Stellt euch vor, Josef Ackermann und Angela Merkel. Josef Ackermann verdient 15 Millionen im Jahr, aber das ist noch wenig. Ja, muss man ja auch sagen, so gesehen noch wenig. Und der macht ja Gewinn. Also, der verdient ja viel und das gilt auch für Unternehmer. Jetzt, wenn die auch noch Politik machen würden, dann könnten die ihre Unternehmen nicht führen. Die müssen ja das lebendige Arbeitsvermögen ihrer Lohnarbeitskräfte aneignen. Das ist ihre Aufgabe. Ne? Das Bürgertum, die Bourgeoisie ist ja die erste herrschende Klasse der Weltgeschichte, die selber arbeitet. Die hängt ja nicht den ganzen Tag rum, ja, und frönt dem Luxus oder mit Aristoteles zu sprechen, ist da auf der Agora, dem Marktplatz, und diskutiert über das Gemeinwesen. Nee, die sind ihren Unternehmen und arbeiten und lenken das und kontrollieren die Buchhaltung, dass alle an den Maschinen stehen und tüchtig arbeiten und bringen die Vorarbeiter auf Zack. Also die haben was zu tun und das bringt ihnen viel Geld, Profit. Ja, und dann haben die keine Zeit in Berlin da im Bundestag rumzuhängen und langweiligen Diskussionen zu folgen, ja, und mit ein paar Verwaltungsbeamten zu reden. Das lassen sie machen. Das lassen sie machen. Das ist billig. Überlegt mal, Steuerzahler zahlen vielleicht im Monat 6 Euro dafür, ja, oder auch 10. Dass da irgendwelche Bundestagsabgeordneten in Berlin im Bundestag sitzen, das ist ja billig. Ja, andere für sich diese Entscheidung machen zu lassen, ja, ist ja richtig eine ökonomische Einrichtung. Ja, man hat nicht so viel damit zu tun, man muss sich da nicht dauernd kümmern. Und dann engagiert man noch ein paar Juristen und ein paar Journalisten und die beobachten diesen Prozess. Und wenn die dann sehen, die Politiker fangen an zu spinnen und treffen Entscheidungen, was weiß ich, also eine Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge zur Krankenkasse. Und dann wissen die Unternehmer schon, sie müssen nur die FAZ lesen. Und die werden dann dort, die Journalisten werden schon sofort ein rotes Lämpchen aufleuchten lassen, um zu sagen, die Bundestagsabgeordneten gehen gerade einen falschen Weg. Da gibt es eine Talkshow bei Anne Will oder Sabine Christiansen und dann lädt man dann eben Hans-Olaf Henkel ein, also den Oberschwätzer der deutschen Bourgeoisie, und der sagt dann, runter mit den Arbeitgeberanteilen bei den Krankenkassen, so geht das nicht, ja, und die Beschäftigten müssen jetzt individuell mehr Verantwortung tragen, mehr Initiative zeigen, die müssen mehr ins Fitnessstudio gehen, dürfen nicht so viel krank werden, sollen sich mal aktiv beteiligen. Versteht ihr? So läuft dieser Prozess. Und dann kann man sagen, also das Bürgertum schafft sich also diesen Ausschuss, der für ihn die Geschäfte, für es, das Bürgertum, die Geschäfte führt. Ja, das ist die Idee von Marx. Und dann entsteht, und das ist eigentlich jetzt der springende Punkt, und dann komme ich zu diesem Modell gleich, Weil dann kommt es zu einer Veränderung des Modells, bei, also in der materialistischen Staatsdiskussion, lange hat man geglaubt, man müsste das nach diesem Modell weiterdenken, aber ich will gleich erklären, warum man dann dieses Modell verändert hat. Der Punkt ist nämlich der, dass für Marx und dann für Engels und dann für weitere Autoren Gramsci und Nikos Poulantzas die Überlegung, die war der geschäftsführende Ausschuss, wenn das stimmt, ne? Das ist die Formulierung im Kommunistischen Manifest. Der Staat ist ein Ausschuss der bürgerlichen Klasse, also der geschäftsführende Ausschuss. Wenn das stimmt, dann wie kommt dieser Ausschuss zustande? Woher weiß dieser Ausschuss, was er zu tun hat? Welche Geschäfte übernimmt dieser Ausschuss eigentlich? Das heißt, der Staat ist kein Instrument. Das ist die Vorstellung der Liberalen. Max Weber, Thomas Hobbes, die sagen, der Staat ist ein Instrument der Herrschenden. Ja? Also bei Max Weber ist das sehr klar. Bei Marx ist das ein ausführender Ausschuss und dann entsteht folgendes Problem. Die bürgerliche Klasse ist ja eine in sich völlig zerstrittene Klasse. Die konkurrieren ja gegeneinander. Überlegt mal, wir haben weltweit, wir haben 90 Millionen Autos pro Jahr produziert. 90 Millionen. Aber wir brauchen weltweit, gibt es nur einen Markt für 60 Millionen Autos. Das heißt, 30 Millionen Autos werden im Jahr zu viel produziert. Arbeitsplätze, Rohstoffe, Maschinen, für 30 Millionen sind zu viel investiert worden. Also kann man das vernichten? Die Frage ist, wen vernichtet man? Welche Eigentümergruppe wird vernichtet? Welche Aktionäre werden zerstört? Welche Unternehmen gehen pleite? Das ist die Frage. Also die bürgerliche Klasse ist eine in sich total zerstrittene Klasse. Und das gibt es nicht nur auf der Ebene der Industrie, sondern das gibt es auch im Verhältnis zwischen Industrie und Handel, zwischen Industrie und Banken. Die Banken geben den Unternehmen Kredit und wollen Zinsen dafür. Die Zinsen sind ein Anteil am Profit der Unternehmen. Sollen die Unternehmen 2% zahlen, 4%, 10%? Wie viel sollen Unternehmen zahlen? Die Banken können die Unternehmen erpressen, wie jetzt. Geben sie ihnen keine Kredite, sagen, das Risiko ist zu hoch. Wir geben euch die Kredite, aber wir wollen von euch 10-12% Kreditzinsen. Ja? Dankeschön. Also verdienen die Unternehmen nichts. Wenn ihr überlegt, Adidas oder Puma machen einen Reingewinn, ja, vor Steuern von vielleicht 3-4%. Wenn sie jetzt Zinsen von 8 oder 9 oder 10% zahlen müssen, um eine Zwischenfinanzierung zu haben, haben sie überhaupt nichts verdient. Im Gegenteil, vielleicht sogar noch mit Zwischenfinanzierung miese gemacht. Ja? Also gibt es zwischen den verschiedenen, was man nennt Kapitalfraktionen, enorme Konflikte. Wer kommt für die Kosten auf, für die Wasserversorgung, die Energieversorgung, den Transport, also den Straßenbau? Wer trägt diese Kosten? Kann man diese Kosten abwälzen auf bestimmte andere Gruppen? Die Lohnabhängigen oder andere Kapitalfraktionen. Also hat, wenn man einen Staat hat, der für die Allgemeinheit zuständig ist, ja, also mal so jetzt markiert, hat man die ganze Zeit auch innerhalb der bürgerlichen Klasse den Konflikt, was ist eigentlich Allgemeinheit? Denn immer wenn gesagt wird, das ist allgemein, geht es darum, wer definiert, was allgemein ist? Wofür werden die Steuern erhoben? Wofür werden die Steuern ausgegeben? Das ist der zentrale Konflikt. Also die bürgerliche Klasse kämpft untereinander und der Staat ist die Form, wie diese Auseinandersetzung geführt werden kann, ohne dass der Staat, ohne dass die bürgerliche Klasse sich selbst zerstört. Das ist der Punkt. Einen Streit zu ermöglichen in einer Form, dass der Streit nicht zur Zerstörung, zur Selbstzerstörung der Gesellschaft beiträgt. Ja? Und deswegen kommt man jetzt zu der Überlegung, Wir haben, das ist ein bisschen eine andere, ein anderes Modell. Man sagt dann eher so Poulantzas und Gramsci. Der Staat steht gar nicht über der Gesellschaft. Ne? Hier ist ja die Vorstellung, der Staat steht wie systemfremd über der Gesellschaft. Und dann geht es darum, dass diese Interessen irgendwie einwirken. Nach diesem Modell geht es jetzt darum zu sagen, die Trennung von Staat und den Produktionsverhältnissen mit den verschiedenen Gruppen des Kapitals, Industriekapital, Handelskapital, Finanzkapital, das führt dazu, dass diese Konflikte, die hier auf dieser Ebene stattfinden, im Staat eine Form kriegen. Das heißt, ausgetragen werden können, ohne zur Zerstörung der Gesellschaft zu führen. Aus diesem Grund sagt man jetzt, es gibt eine Trennung von Staat und Produktionsverhältnissen. Der Staat steht nicht über der Gesellschaft, er kann die Gesellschaft auch nicht lenken, das ist wichtig. Es gab immer die Idee von Hegel, der Staat steht über den Parteien, er kann die Gesellschaft lenken, er kann sie kontrollieren. Sondern die moderne bürgerliche Gesellschaftsformation ist durch diese Trennung zwischen diesen beiden Sphären unterschieden. Der Staat ist Teil der Gesellschaft. Der Staat ist selbst ein gesellschaftliches Verhältnis. So habe ich ja auch angefangen. Der Staat ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Ich weiß nicht, jetzt rede ich ein bisschen länger als 30 Minuten. Könnt ihr noch? Dann würde ich noch 10 Minuten, ja. So, weil jetzt habe ich so ein bisschen die Idee, also wenn man jetzt von dort her kommt, also wenn man diesen Gedankengang so weit verfolgt hat, dann war hier die Vorstellung, der Staat wird in die Gesellschaft zurückgenommen. Ja? Dann hat man so ein bisschen so eine romantische Idee, die Gesellschaft wird durch den Staat gleichsam wieder angereichert. Wenn man hier argumentiert, würde man sagen, diese Trennung wird überwunden und beides führt zu einer neuen historischen Einheit. Es sind kleine Schritte, kleine Veränderungen in der Argumentation, aber sehr folgenreich, weil üblicherweise gegen die materialistische Staatskritik eingewendet wird, dass wir sagen, der Staat steht über der Gesellschaft, ist, wie das manchmal heißt, systemfremd, oberhalb der Klassen, neutralisiert die Klassenkonflikte. Aber der Staat steht nicht über der Gesellschaft. Der Staat ist Teil der gesellschaftlichen Verhältnisse, ist selbst ein gesellschaftliches Verhältnis und der Staat ist ein Ort der Austragung von sozialen Kämpfen. Die Kämpfe finden, soziale Konflikte und Kämpfe finden eben nicht nur hier statt, sondern weil sie hier zur Zerstörung führen, werden sie verlagert in die Sphäre des Staates. Hier werden die Kämpfe ausgetragen, in der Form der Konflikte zwischen verschiedenen Politiken, zwischen verschiedenen Staatsapparaten. Und da kommt man jetzt zu einer ganz neuen Form der Begrifflichkeit, nämlich der Staat wird aufgegliedert in viele verschiedene Formen von Staatsapparaten und die Staatsapparate werden zu Orten der Austragung von Konflikten. Sodass man sagen kann, das Wirtschaftsministerium will Atomkraftwerke und will, dass Opel nicht subventioniert wird. Erinnert euch, unter Gutenberg, das war ungefähr der Punkt. Wir haben ein Umweltministerium, wo damals Gabriel sagt, wir wollen keine Atomkraft. Und dann hat er, wurde nicht so öffentlich gemacht, aber das war so, ununterbrochen gab es in den Zeitungen neue Meldungen über Zwischenfälle. Das ist eine geschickte Form, wie man deutlich machen kann, diese Informationen kamen aus dem Ministerium, aber die werden nicht so verkündet, ja, sondern das wird einfach an die Zeitungen gegeben. Und die Journalisten können dann schreiben, wieder ein Vorfall hier, ein Vorfall dort. Und damit wird der Industrie deutlich gemacht, der Bevölkerung, Atomkraft ist keine Entwicklungslinie. Also haben wir sozusagen zwischen zwei Ministerien einen großen Konflikt. Genauso war das bei der Frage, soll Opel subventioniert werden oder nicht. Also der Gegensatz in diesem Fall zwischen Bundeskanzleramt und Wirtschaftsministerium. Was ich also sagen will, ist, wir haben sozusagen, die Konflikte werden hier ausgetragen, aber vor allen Dingen werden sie hier zwischen verschiedenen Apparaten, zwischen verschiedenen Parteien, aber auch zwischen den Apparaten ausgetragen. Und dann haben wir weitreichende Veränderungen in der Form staatlicher Herrschaft. Wir haben nämlich viele Prozesse, dass das Bürgertum es problematisch findet, dass der Staat immer mehr Aufgaben an sich zieht und damit den Verwertungsprozess entzieht. Ja, wenn Aufgaben staatlich übernommen werden, also Infrastrukturen wie Wasser, öffentlicher Transport, Bildung, dann heißt das, dass dafür Steuergelder aufgebracht werden müssen. Ja? Steuergelder heißt, es wird Kaufkraft entzogen, ja, bei Lohnabhängigen, aber es ist auch nicht mehr Gegenstand der Kapitalverwertung. Ja, denn wenn das verstaatlicht ist, dann kann da nicht Kapital investiert werden. Also kämpfen die Unternehmer dafür, dass diese Bereiche wiederum privatisiert werden. Bildung soll privatisiert werden, Wasser soll privatisiert werden oder ist ja auch teilweise Elektrizität, Kommunikation, Post und so weiter. Also haben wir eine allmähliche Transformation des Staates in den letzten Jahren. Der Staat übernimmt die Geschäfte, übt die Geschäfte der bürgerlichen Klasse in neuer Weise. Weil der Staat überfordert war, so sagt das Bürgertum, er wird unregierbar. Viele Konflikte sollen hier gelöst werden in der Form des Staates. Und dann sagt man, es überfordert den Staat. Man nährt damit Ansprüche auf immer mehr Bildung, auf immer mehr staatliche Ausgaben, auf immer bessere Infrastrukturen. Und das bedeutet, dass damit der Kapitalseite auch Gewinn entzogen wird. Ja? Und umso mehr, wie auch das Finanzkapital sich von Bildung oder verschiedenen Dingen auch neue Formen der Anlage erschließt. Also wenn ihr an Bildung denkt, das ist allein der Kreditbereich für Studiengebühren hat ein Geschäftsvolumen von 2 bis 3 Milliarden Euro, ja, pro Jahr. Also muss man sagen, das ist etwas, wo Finanzinstitute, die Finanzmarktindustrie ein großes Interesse hat, dass Bildung wieder privatisiert wird, also aus der öffentlichen Hoheit entlassen wird. Das ist aber natürlich ein Balanceakt, denn viele Unternehmen wollen das nicht, weil das bedeutet, dass sie nicht mehr geeignetes, qualifiziertes Personal haben. Also ist das bürgerliche Lager in Deutschland über diese Frage im Prinzip gespalten. Und so haben wir das auch. Einzelne Bundesländer haben Studiengebühren, andere nicht. Einige wollen die Situation verschärfen, ja, was jetzt die Reorganisation der Hochschule anbelangt, andere nicht. Also haben wir sozusagen an vielen Punkten eine Spaltung, ja, des bürgerlichen Lagers. Wir haben eine andere Situation weiter. Wir haben politische Prozesse, die so organisiert sind, dass sie formell über die Parteien ins Parlament gebracht werden und zu Gesetzen führen. Das bedeutet aber, dass Prozesse sehr langsam sind, dass die Willensbildungsprozesse in den Parteien lange dauern, dass sich viele Interessen einklinken können in die parteilichen Diskussionen, in die Medialberichterstattung, es können soziale Bewegungen entstehen, NGOs und so weiter, also das, was viele von euch jetzt machen, wenn sie im Streik sind, dass sie solche Dinge in Anspruch nehmen. Und die Medien reagieren ja im Moment auch ziemlich positiv auf Bildungsbelange, was neu ist. Das haben wir 10, 15 Jahre in dieser Form nicht gehabt. Also insofern passiert da im Moment auch wirklich was Neues. Aber dem Bürgertum ist das zu langsam, zu wenig entscheidungsstark. Also es gibt seit einigen Jahren, kann man das beobachten, es gibt im bürgerlichen Lager die Vorstellung, politische Entscheidungen müssen schnell und effizient sein. Der Spiegel, aber auch der frühere Bundesbauminister Tiefensee fordern, dass es eben zu schnellen, effizienten Entscheidungsstrukturen kommt. Naja, welche Modelle sind dafür gut? China, Singapur, ja, die arabischen Theokratien, also mal so zack, ja. Und ja, das ist, ja, also das sind sozusagen die Orientierungen und dafür hat dann auch Rot-Grün, überlegt mal, Rot-Grün, dann das Verbandsklagerecht eingeschränkt durch ein Verfahrensbeschleunigungsgesetz. Also nicht die Entscheidung zerreden, sondern die Entscheidung beschleunigen, ja, was ja faktisch heißt entdemokratisieren. Wir haben jetzt von Lammert, dem Bundestagspräsidenten, überlegt mal, der oberste Vertreter unserer Volksvertretung fordert die Ausdehnung der Legislaturperioden, also das Volk weniger fragen, ist zu teuer, zu ineffizient. Da können die Abgeordneten nicht wirklich gut über ihre Gesetze nachdenken. Sodass man sich natürlich fragen muss, warum eigentlich alle 5 Jahre die Leute noch befragen. Würde es nicht reichen, wenn alle mal mit 18 einmal wählen? Und dann, naja, klar, ich meine, überlegt mal, wie willkürlich das ist. Alle 4 Jahre, alle 5 Jahre, warum nicht alle 40 Jahre? Ja, ich meine, zumal die Deutschen sowieso so politikabstinent sind und ein Drittel gar nicht mehr wählen geht, könnte man doch sagen, lassen wir die anderen 60 auch gleich zu Hause. Ja, ich meine, also das wären ja Möglichkeiten, ja, versteht ihr? Und so argumentieren ja auch manche, die Piratenpartei, jedenfalls ein Flügel, sagt, die Nettosteuerzahler, die Nettosteuerprofiteure sollen gar nicht mehr wählen dürfen, ja, also versteht ihr, Studierende, Beamte, Arbeitslose, Rentner, denen soll man gleich das Wahlrecht entziehen, wäre ja auch eine Möglichkeit. Also so, und dann haben wir sozusagen eine Aushöhlung der demokratischen Verfahren und das, was wir Governance, Regieren durch Governance nennen, nämlich immer mehr informelle Entscheidungsprozeduren, Entscheidungsformen, durch die Beteiligung von Nichtregierungsorganisationen, von Verbänden, von Museumsdirektoren, also das, was man allgemein Zivilgesellschaft nennt. Ja? Also Vertreter der Region, Museen, Schulleiter, Universitätsrektoren, die im Prinzip alle da mitwirken, wie zum Beispiel Regionalentwicklung betrieben wird, Standorte, ja, entwickelt werden, wie man Steuern senkt, wie man eine Region strukturell besser entwickelt, nach Wettbewerbsgesichtspunkten international, versteht sich. Und das bedeutet, dass sozusagen Entscheidungsprozesse nicht nur einerseits effizienter gemacht werden, sondern sie werden auch entformalisiert. Es wird vielfach mit privaten Akteuren an runden Tischen, ja, also mit Beteiligungsformen gearbeitet, wo man sagen kann, sehr viel Beteiligung, ja, informeller Art, mit bestimmten auch selber wiederum herrschaftlichen Akteuren und auf der anderen Seite auch mit Nichtregierungsorganisationen, mit demokratienahen Gruppen, wenn man so will, wo man sagen kann, wenn man Leute tüchtig beschäftigt in Partizipation, kommen sie nie mehr in Ruhe zum Nachdenken, ja, und überlegt, wer hat dann viel Zeit, das sind ja selber dann Profis, ja, denn wer hat schon so viel Zeit, ununterbrochen in Gremien rumzusitzen? Ja, und dann heißt es, bestimmte Gruppen werden privilegiert, von denen man dann sagt, ja, die vertreten jetzt die Zivilgesellschaft. Ja, die sind, tragen neu zur Legitimation bei. Und damit haben wir eine Veränderung auch der staatlichen Strukturen, weil sozusagen das nicht mehr entlang der Verwaltungsbahnen geht, die über Jahrzehnte entstanden sind, sondern durch neue informelle Mechanismen eines neuen Typs von Regieren, der von der Gesellschaft genau genommen viel weniger kontrollierbar ist, der auch losgelöst ist von der Funktion des Parlaments, von den Parteien, sodass man sagen muss, auch da ein ganz neues Herrschaftsmuster. Ich habe jetzt das so ein bisschen versucht, noch in dem letzten Teil des Vortrags, jetzt höre ich auch auf, so ein bisschen zu aktualisieren, um Ihnen oder euch eine Idee zu geben, dass wir im Moment, das ist ja ein Prozess, in dem wir uns gerade befinden, ja, dass wir im Prinzip jetzt wirklich einen richtig gehenden Umbau des Staates haben, also sozusagen eine neue Form des kapitalistischen Staates, durch diese neue Logik von Governance, ja, darüber können wir auch gerne noch weiter diskutieren. Und das bedeutet, und so will ich dann aufhören, dass der Staat und damit aber auch der Gegenstand der Kritik sich sehr weitgehend im Moment ändert. Das ist natürlich immer noch kapitalistischer Staat, aber er ändert sich. Weil das, was ich als Privatisierung und Governance, Entformalisierung charakterisiert habe, verbindet sich auch mit Prozessen der Denationalisierung. Da sind wir bei dem, was ihr ja letztens von Leo Bieling gehört habt, ja, also dass die Verlagerung der politischen Entscheidung nicht nur auf die EU-Ebene, sondern auch auf transnationale Ebenen, also in internationale Gremien, aber auch transnationale Regierungsmuster wie G20, also wenn es um die Entwicklung der Instrumente geht für die Bewältigung der Finanzkrise, ja, sodass wir auch hier in den Apparaten transnationale Mechanismen haben und der Staat nicht mehr einfach nur Nationalstaat ist, sondern wir sehen müssen, dass Staaten sich auch transnational vernetzen. Vieles in Netzwerken geschieht, ja, also Entscheidungen, verbindliche Entscheidungen, die aber, wo der Gesetzgeber, der nationale Gesetzgeber, genau genommen nur noch nachhinkt und abknüpft. Wenn man an den Verfassungsvertrag der EU denkt, da war, das fand ich so interessant, in einem der baltischen Staaten, einer neu beigetretenen, dann stimmte das Parlament einstimmig für den Verfassungsvertrag. Kein einziger Abgeordneter kannte diesen Verfassungsvertrag und er war auch nicht übersetzt. Die hatten nicht mal die Chance, ihn zu lesen, aber sie waren 100% dafür. Ja? Also nur mal, um zu sehen, wie sowas laufen kann. Also es gibt sozusagen so transnationale Verstaatlichungsprozesse und Entscheidungsprozesse. Und das bedeutet jetzt auch für uns, also wir, ich meine, studentische Streiks sind ja in einer gewissen Weise auch schon in der Falle der Politikverflechtung. Gegen wen protestieren Studierende im Streik? Gegen den Rektor? Gegen die Landesregierung? Gegen den Bund? Gegen wen eigentlich? Denn jeder sagt, wir sind da gar nicht zuständig. Ja, sowieso der Bund nicht. Die Landesregierung, nee, wir haben ja jetzt die Autonomie der Hochschulen, wir haben die Rolle der Rektoren gestärkt. Rektoren sagen, wir können nichts dafür, die Länder geben uns kein Geld, wir haben ja Verständnis für euch, aber ändern tun wir nichts. Also, und das ist ein Spiel, was wir jetzt nicht nur auf der Ebene dieser Kleinräumigkeit haben, sondern was wir auch im globalen Maßstab haben. Ja, also, und deswegen scheint mir, dass wir ja wirklich vor großen Herausforderungen stehen. Ja, also die Frage der Staatskritik, der Analyse des Staates, aber auch der Staatskritik wirklich an diesem Punkt weiter zu betreiben und da auch viel neues Wissen zu benötigen, um angemessene Form auch der Analyse, auch der Auseinandersetzung mit staatlicher Herrschaft führen zu können. Vielen Dank für die ganz lange Aufmerksamkeit und dann Thank you.